Eine Delegation des Rates des Kim Il-sung Kim Jong-il-Fonds unter Leitung vom stellvertretenden Vorsitzenden Keith Bennett traf am 17. Oktober mit einer Maschine in Pyongyang ein. Und an diesem Tag kamen das Mitglied des Kim Il-sung Kim Jong-il-Fonds Roberto Zillarudinho und seine Begleitung und das Mitglied des Kim Il-sung Kim Jong-il-Fonds Thomas Richter an.